Erster Absalom kaufte sich Wagen und Pferde. 50 Männer liefen vor ihm her. Zweiter Absalom stand früh am Stadttor. Er fragte die Leute nach ihrer Stadt. Die Leute antworteten ihm. Dritter Absalom sagte, deine Sache ist gut. Aber der König hört dir nicht zu. Vierter Absalom sagte, ich möchte Richter sein. Dann helfe ich jedem Menschen. Fünfter, die Leute wollten ihn grüßen. Aber Absalom gab ihnen die Hand. Er küsste sie auch. Sechster, so machte Absalom es bei allen Israeliten. Die Menschen liebten Absalom sehr. Siebter, nach 4 Jahren sprach Absalom zum König. Er wollte nach Hebron gehen. Er wollte Gott dort danken. Achter, Absalom sagte, ich habe Gott ein Versprechen gegeben. Ich wollte Gott in Hebron dienen. Neunter, der König sagte, geh in Frieden. Absalom ging nach Hebron. Zehnter, Absalom schickte heimlich Boten durch ganz Israel. Sie sollten sagen, Absalom ist jetzt König. Elfter, 200 Männer aus Jerusalem gingen mit ihm. Sie wussten nichts von seinem Plan. Zwölfter, Absalom rief auch Ahithophel zu sich. Ahithophel war ein Berater von David. Immer mehr Menschen folgten Absalom. 13. Ein Bote kam zu David. Er sagte, die Israeliten folgen jetzt Absalom. 14. David sagte zu seinen Dienern, wir müssen fliehen. Sonst tötet Absalom uns alle. 15. Die Diener sagten, wir tun alles für dich. Wir sind deine Diener. 16. Der König ging aus der Stadt. Seine Familie ging mit ihm. 10 Frauen blieben im Haus zurück. 17. Der König und alle Leute gingen weg. Sie machten beim letzten Haushalt. 18. Alle Soldaten und Diener gingen an ihm vorbei. Auch 600 Männer aus Gad waren dabei. 19. Der König sagte zu Ittai, warum gehst du mit? Geh zurück zum neuen König. Du bist ein Fremder. 20. Du bist erst gestern gekommen. Heute sollst du schon mit mir fliehen? Geh mit deinen Brüdern zurück. 21. Ittai antwortete, ich bleibe bei dir. Ich bleibe bei dir im Leben und im Tod. 22. David sagte, dann komm mit uns. Ittai und alle seine Leute gingen mit. 23. Alle Menschen im Land weinten laut. Der König ging über den Bach Kidron. Alle Leute folgten ihm. 24. Zadok und die Leviten waren auch da. Sie trugen die heilige Kiste Gottes. Sie stellten die Kiste ab. 25. Der König sagte zu Zadok, bring die Kiste zurück. Wenn Gott will, sehe ich sie wieder. 26. Wenn Gott mich nicht will, ist es gut. Er soll mit mir tun, was er will. 27. Der König sagte, geh zurück in die Stadt. Nimm deinen Sohn und Jonathan mit. 28. Ich warte in der Wüste auf euch. Schickt mir eine Nachricht von dort. 29. Zadok und Abjatar brachten die Kiste zurück. Sie blieben in Jerusalem. 30. David ging den Ölberg hinauf. Er weinte und war barfuß. Alle Leute weinten mit ihm. 31. Jemand sagte David, Ahithophel hilft jetzt Absalom. David betete zu Gott. 32. David kam oben auf den Berg. Dort traf er seinen Freund Husai. Husai war sehr traurig. 33. David sagte zu ihm, geh nicht mit mir. Du bist sonst eine Last für mich. 34. Geh zurück in die Stadt zu Absalom. Sag ihm, ich bin dein Diener. Dann kannst du Ahithophel stoppen. 35. Die Priester Zadok und Abjatar sind dort. Erzähle ihnen alles, was du hörst. 36. Ihre Söhne sind auch dort bei ihnen. Sie können mir alle Nachrichten bringen. 37. Husai ging zurück nach Jerusalem. Auch Absalom kam in die Stadt.